Hallo zu einer neuen Folge von Das Podcast. Podcast für Sufero. Herzlich willkommen, auch von mir. Hola, auch Stefan, von mir, Stefan Tietze. Tietze spricht gerade so. Und wir sind so ein bisschen wieder nach Hause gekommen, so. Nach dem großen Heimgekehrt. Ausflug. Heimgekehrt. Deswegen der Folgentitel auch. Werden wir dann mal gucken, worüber wir sprechen. Heimgekehrt vielleicht. Wir sind wieder zurückgekommen aus dem Universum, aus den unendlichen Weiten zwischen dunkler Materie und V-Strahlung. Sind wir durch. Jetzt sitzen wir wieder hier im Innenhof von Köln-Ehrenfeld. Weißt du, hier sind Gravitationswellen scheißegal. Scheißegal. Hier sind Lichtgeschwindigkeit, wie viele Nullen hat es, ist es alles egal. Ich würde auch mal irgendwann, ich habe mir eigentlich vorgenommen, an der Friebel-Interview noch so ein bisschen patzig zu werden, sondern, ja, was haben Sie denn davon jetzt im Alltag? Was können Sie denn da jetzt aktiv von? Ja. Einfach mal so. Weil wir, weißt du, hier kriegt man nichts davon mit. Hier gar nichts. Köln-Ehrenhof kriegst du nichts von Gravitationswellen mit oder von sterbenden Galaxien. Weißt du, was mich interessiert heute? Ob ich draußen eine Jacke anziehen soll oder nicht? Das ist die Frage. Können Sie mir das sagen, Frau Frebel? Nee, können Sie nämlich nicht. Wo ist die Formel, die das berechnet, Frau ach so intelligent Frebel? So, und dann sagt sie, gibt sie die Nummer vom Meteorologen und dann sagt er, yo, hier. Gut, ich habe heute meinen schönen Zipper, habe ich heute bestimmt 3-4 Mal ausgezogen. Ich kam hier rein in den Raum, habe ihn ausgezogen, habe ihn dann nach ein paar Sekunden wieder angezogen. Es gibt einen Punkt, ab dem man sich einfach festlegen muss, ab dem man sagt, ich kann jetzt nicht ständig weitermachen, ihn wieder auszuziehen, anzuziehen. Leute gucken blöd. Ey, wir brauchen eine App, die einem sagt, was man anziehen muss. Ich habe heute ein paar App-Ideen, hau ich mal so aus. Eine App-Idee, also nicht nur eine Wetter-App, weil Wetter, warum interessiert einen das Wetter? Warum musst du diese ominösen Einheiten wie Fahrenheit und Celsius und Luftdruck und Hektopascal, das brauchst du ja doch alles gar nicht. Ja. Wenn dir einfach einer mal sagt, heute ziehst du einen fucking Schal an, du Mongo, sonst frierst du obenrum. Ja. Oder zieh dir heute mal die dicken Schuhe an. Die kleinen Scheißsneaker kannst du vergessen. Oder zieh dir heute mal, heute ist typisches Shirt Strickpulli-Wetter. Sowas. Aber eigentlich besser wäre es doch, wenn man der App sagt, was man jeden Tag anhat. Und die dann schon weiß, bei welchen Temperaturen du was anhast. Und du sagst dir zum Beispiel, heute hatte ich ein T-Shirt an, war ein bisschen zu kalt. Und dann sagst du, oh, heute hatte ich Jacke an, die habe ich gar nicht angezogen. Warum musst du bewerten? Die App soll dir sagen, ob du. Nee, aber du musst ja deine persönlichen Informationen reinspeisen. Genau, einfach deine Garderobe. Idee, du kombinierst das mit der Zalando-App, wo man ja alles bestellen kann mittlerweile. Die kauft automatisch das, was du brauchst. Nee, da klickst du an, was du besitzt. Dann weiß die App ja, was für Kleidungsstücke du besitzt. Glaubst du nicht, dass du im Zalando-Shops meine Designer aus den Underground-Mode-Label-Läden aus Paris findest? Yo. Okay, aber sorry. Vergleichbares. No. Gut, vielleicht findet man deinen. Für einen Laien wie dich. Raffaello Muselli-Pullover nicht. Oder deine Jogginghose von Pierre Modanini. Mein Giorgio Giorgini-Jogginganzug ist nicht vergleichbar. Gut, mit deinen Laien-Laienaugen, die überall sagen: hey, das sind Leinen. Nein, vielleicht. Aber in meiner Welt der Haute Couture. Oh. Das fühlt sich ja wunderbar an. Ja, das ist ganz fein. Das ist Lammfell. Ist das Seide? Das ist Lamm, das ist gefaltete Lammseide? Seide. Lammfalten nochmal geseidet. Warte mal ganz kurz. Seide ist das von den Raupen, was hinten bei den Raupen rauskommt, oder? Richtig. Kann man aus allem Stoff machen? Weil dann kann man, wer hat das gesagt? Weil, also Raupen sind nur so kleine Geschöpfe. Du kannst dich einfach so lange daran ziehen, bis du einen Pullover hast. Aus dem Kokon. Die Raupen machen ja einen Kokon. Und dann findest du, und dann musst du dir erstmal von so einem scheiß Kokon den Anfang finden. Nee. Das stelle ich mir vor. Weil ich habe schon mal so Maschinen gesehen. Raupi macht doch Fadenschuss. Ja, aber das ist der Faden. Sich einzufädeln. Ja, klar. Aber das ist der Faden, aus dem man das dann macht, oder? Richtig, also, aber der Kokon ist aus dem Faden. Koordiniert sich ein oder kokonieren andere Raupen dir ein? Nein, nein, nein. Wie macht man das denn selber? Die machen das selber. Wie denn? Ja, natürlich, um dich herum. Ja, aber dann du kannst bist auch du ein Iglu noch um dich herum. In der Lage, bist du da durch du und kommst nicht weiter. Ein Iglu um dich herum bauen. Ja, weil du aus dem Iglu raus kannst und Steine von außen, wenn du dich selber du kannst dich nicht selber ein-Iglu. Ich schwöre euch, Leute, wo sind die Eskimos unter euch? Klar kann man sich selber ein-Igluen. Wenn du Faden spuckst und du hast dich eingefädelt, dann kannst du nicht mehr weiter Faden spucken, weil du durch bist. Aber die haben ja ganz tausende Schichten von Faden. Ja, weil die außen anfangen. Aber woran? Da fangen die einfach 1 Zentimeter von sich entfernt an, den Faden zu spinnen oder was? Woran hält der denn? So, das war's. Bullshit. Jetzt. Siri. Völliger Bullshit. Ja, komm. Siri, können sich Raupen selber einspinnen? Ich hab mich verstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig. Ja, okay. Siri, vielen Dank an dich. Danke an diese ganzen Zukunftsimmel übrigens, die irgendwann prognostiziert haben, dass man irgendwann so ein Device hat, mit dem man sprechen kann, die aber nie gesagt haben, dass man irgendwann, ja, Folgendes habe ich im Web davon für dich gefunden. Und dann sieht man die Fußballergebnisse von vor 3 Wochen. Danke, danke. Das hat man nicht in den Science-Fiction-Filmen. Science-Fiction, ich schaue mir keine Science-Fiction-Filme mehr an, weil ich weiß, ich werde enttäuscht. Weil du enttäuscht wirst. Ja. Ich werde enttäuscht, ich sehe da irgendwie... Meistens von dem Film. Von dem Film auch, aber vor allem von der Technik. Hey, ich habe noch keine Liebe in Robotern gefunden, wie Her. Was? Ja? Ich natürlich. Wirklich? Hast natürlich. Du dich schon mal in... Hast du dich Alter. Schon mal in... Wie heißt du von Lieferheld? Stefanie von Lieferheld verliebt? Nee, ich habe mich jetzt in den IMO. Ich hab jetzt einen Rasenmäher-Roboter. Ja? Ja. Also, und zwar. Rasenmäher. Du hast einen also Mann meine, Rasen. Meine Familie, also der, in der Heimat, wo ich manchmal noch bin am Wochenende, da haben wir jetzt einen Rasenmäher-Roboter. Und ich bin schon, also wir sind jetzt, ich habe mich wahnsinnig verliebt, ey. Weil man muss sagen, ist ein R. Aber naja, gut, man muss auch mal offen dazu stehen. Er ist einfach wirklich wahnsinnig zuverlässig. Man sagt ihm, mähe einfach montags und donnerstags und er mäht montags und donnerstags. Aber wie macht er das? Fährt er so Kreise oder zickzack? Und das finde ich genial. Ich dachte halt, man muss nämlich draußen eine Begrenzung legen, eine Induktionsschleife. Wenn er darüber fährt, merken seine Innereien, oh shit, ich verlasse gerade das. Moment, also wie so eine Art Schnur oder was? Das ist, genau, so ein kleiner Draht. So einen kleinen Draht, den legst du einmal um den ganzen Rasen. Ja. Yeah. So. Wenn er da drankommt, fährt er wieder zurück. Weil er merkt, er verlässt gerade das Gelände. Ja. Dann dreht er sich random, Zufallsgenerator, irgendwo hin und fährt irgendwo hin, bis er wieder an diesen Draht kommt. Mhm. Wie genial. Und nach einer Stunde ist er einfach durch. Und dann fährt er wieder in die Station. Naja, aber wenn es wirklich zufällig ist, könnte es ja auch sein, dass er immer nur eine Reihe fährt. Ja, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. Das aber ist genauso wie mein, ich gehe fest davon aus, dass es ein Casino gibt, das nur Verluste macht. Das bis jetzt noch nicht gewonnen hat. Das bis jetzt, wo bis jetzt noch niemand verloren hat, wo bis jetzt jeder gewonnen hat. Ja. Weil je und mehr Casinos es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem Casino genauso ist. Ja, es kann aber auch sein, dass die Vielzahl der Geräte, an denen man spielen kann und die Vielzahl an verschiedenen Spielen, unterschiedlichen Gewinnmöglichkeiten, es noch ein bisschen unwahrscheinlicher machen. Aber ja, vor allem, wenn es mal irgendwo... Ja. Jetzt kommt er wieder mit seinem Ja-Sing-Gesang. Naja. Es gibt war ich wirklich am Tatort zur Tatzeit? Wir haben sie gesehen. Wir haben sie. Es gibt. Wir haben Beweise. Wir haben Fotos. Nein. Hier ist ein Video davon, wie sie den. Na ja. Wenn du Stichwort, wenn du einen Terroranschlag, Stichwort Schießerei, Amoklauf, wenn das passieren würde. Riesenrespekt. Respekt, ja. Aber tatsächlich meine Vorstellung, weil ich ein Arschloch bin, man hat ja immer so Fantasievorstellungen, auch in der Schule immer so, wer ist der Amoklauf? Du hast da sehr viele. Du hast ja auch ein Anders Breivik-Buch gekauft. Ich habe echt ein bisschen Angst. Als Recherchegründen. Du hast das, wofür? Das ist meine Angst als Recherche. Wofür? Warum? Was hast du vor? Leute, ich tue niemandem was zu leide. Du kannst mir. Nee, je mehr man über Amokläufe weiß, desto weniger tut man sie. Du kannst mir nicht erzählen, dass Breivik. Das haben die bei Rico aus der 4. Klasse aber nicht so gesehen. Nein, dann gab es eine Amokübung. Komisch, dass er nicht da war an dem Tag. Wie gesagt, man hatte damals so Vorstellungen gehabt, dass man irgendwie dann alleine die Schule rettet und dann irgendwie kriegt man die Mädchen ab oder so. Meine Vorstellung, dass wenn irgendwie irgendwo ein Amoklauf ist, ist immer dieselbe. Ich filme das Ganze. Ja, und lädt es hoch. Dann ist die Frage, was mache ich dann? Weil dann würde ich es nämlich an irgendwie die Zeitung verkaufen oder ein Bild verkaufen. Wie viel setzt man da an? Und das hast du schon so oft erwähnt, dass ich glaube, du hast ja das Buch gekauft und andere Bücher über Amoklauf, dass du es genau planen willst und so weiter, guckst, wen kann man da vielleicht sogar irgendwie ins Fadenkreuz der Behörden schubsen, dass du einen Amoklauf inszenierst, um dann derjenige zu sein, der zuerst am Tatort ist und ein Video macht. Ja. Wenn also in den nächsten 2 Jahren ein Amoklauf passiert, wo Florentin zufälligerweise der Erste ist. Nein, das kriegt ja niemand mit, dass es Video von mir ist. Weil ich würde nämlich ein Bild anrufen. Ja, weil du sagst, Pommes-Ruppelrohrlätz. Nein, ich hab einen Plan. Und mich würde echt mal interessieren, vielleicht haben wir Hörer, die sich damit auskennen, die irgendwie Journalismus studiert haben oder sowas. Oder ähnlich gut die sich richtig damit auskennen. Wie viel Geld kann man für sowas verlangen? Wie viel Geld macht Bild.de damit, dass sie als einziges Media-Outlet der Welt das Video vom Amoklauf haben? Bestimmt richtig viel Geld. Oh, könnte man auch einen Film drüber machen? Vielleicht Jack Gyllenhaal vielleicht besetzen? Oder hier Tilda Swinton in der Nebenrolle? Ja gut, lassen wir's. Ich denke mir mal, was ich machen würde, ich rufe bei Bild an und sage, pass auf, ich habe ein Video vom Amoklauf. Ich habe dieses Angebot an alle Zeitungen Deutschlands geschickt. Und die ersten, die zusagen, kriegen es. Mein Angebot ist 1 Million. So, ich habe dieses Angebot an alle Zeitungen geschickt. Sie hast du es dann auch an alle geschickt? Nein. Oh! Habe ich nicht. Ich bluff nämlich. Ich rufe nämlich nur die Bild an. Weil ich glaube, die Bild wird der meiste. Hört ihr das Geld da draußen? Sein. Hört ihr das, liebe 30.000 Leute Deutschland? Die wissen nicht, dass ich das bin, wenn ich irgendwann mal anrufe. Die denken, ah, da ist clever. Und dann sage ich, hey, ich hab alle Verläge Deutschlands angerufen. Ich habe Stern.de angerufen, Spiegel.de, die können wahrscheinlich alle zusammen, egal. So, und habe gesagt, 1 Million. Willst du der Erste sein oder willst du der Letzte sein? Ich will eine Antwort jetzt. Danke, dass Sie bei Bild.de angerufen haben. Unsere Mitarbeiter sind 1 Million alle, will ich haben. Sind alle im Gespräch. 1 Million. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Okay, ich lege jetzt auf. 3, 2, 1, wenn Sie in 3 Sekunden nicht zusagen. Vielen Dank, dass Sie bei Bild.de angerufen haben. Leider sind alle Mitarbeiter gerade in der Leitung. 1, Ihre Schuld. Dann rufe ich woanders an. Vielen Dank, dass Sie bei Bild.de angerufen haben. Letzte Chance. Allerletzte Chance. Sie finden nützliche Informationen auch auf der Website www.bild.de. Okay, klick auf. Tschüss. Fuck. Fuck. Und neben dir sind 1000 andere Videos entstanden. Rita! Bereits. Scheiße. Rita? Ey, fucking Live-League. Ohne Witz, wer ist denn so dumm und lädt irgendwas auf Live-League hoch? Wenn ich ein Video habe von irgendwas, verkauft das auch doch. Auch Periscope-Streams. Ist wahnsinnig auch, viel Geld wert. Ja, ich weiß. Auch Periscope-Streams, die dann nachher mal gezeigt werden und so. Und diese ganzen das Videos, so die jetzt vom Amok... Film ist und verkaufst, das ist so viel wert. Im Ernst. Ich glaube, also ich weiß nicht, vielleicht kennt sich jemand aus. Ich glaube, dass 1 Million eine realistische Zahl ist. Nagel mich nicht fest, aber ich würde sagen, es ist eine realistische Zahl. Mindestens 100.000 kriegst du auf jeden Fall. Ja. War aber tatsächlich schon mein Plan, das zu inszenieren. Und zwar, ich habe in Berlin gewohnt bei einem großen Helium-Luftballon von der Welt, wo man drauf fahren konnte. Und mein Plan war immer, der aus Helium, großer Luftballon mit so einer Aussichtsplattform und dann an Drahtseil wurde er so hochgelassen. Meine Theorie, mein Plan war, ich mache da eine normale Fahrt, ja, unauffälliger Typ, fährt da drauf. Ich installiere überall GoPros. Oben auf dieser Aussichtsplattform. Dann, eines Tages, wenn dieser Ballon hochgefahren ist, komme ich mit einer Drohne, wo ich so einen Bolzenschneider dran installiert habe. Die Drohne fliegt an das Drahtseil. Ich sicher in Entfernung. Die Drohne fliegt an das Drahtseil, macht das Drahtseil kaputt. Der Helium-Luftballon fliegt nach oben. Niemand weiß, was man tun soll. Ruf mal die Polizei, kommen Hubschrauber. Niemand weiß, was los ist. Ich habe die Videos der GoPros von den Leuten, die in Panik geraten. Jetzt findest du aber nicht, weil du 800 Terabyte Daten hast von Aufnahmen von Leuten auf der GoPro. Ja. Da musst du erstmal die richtigen Dateien finden. Daran müsstest du doch schon scheitern. Vielleicht klappt und das. Und über das Drohnen Bolzenschneider, wenn du so weggegangen bist, so locker flockig. Ja, das kann man da installieren. Ganz Berlin wird nach in den Himmel gucken und wird diesen Weltballon sehen. Wie hoch steigt der dann? Hoch genug. Hoch genug. Ein bisschen spannende, auch nee, wirklich ich, nee, gefährlichere. Hier, Thomas Baumgartner ist auch mit einem Helium-Luftballon so hoch in die Stratosphäre gesprungen. Vor allem, was hätte der gemacht, wenn er gesagt hat, oh, ich spring doch nicht? Dann hätte er den kaputt gemacht und wäre runtergefallen. Oder hätte er dann Helium abgelassen? Wahrscheinlich hätte man Helium ablassen können. Und dann der sitzt da oben und dann sieht man halt, wie er runterguckt. Und oh, das ist so, da geht einem eigentlich ein... Hey, da will ich ein bisschen Schiss, wenn man diese Bilder sieht. Das ist schon ganz schön gruselig. Aber du kannst dann auch nicht mehr zurückziehen ab einem Punkt, oder? Nee, vor allem, wenn du auch deine Eltern angerufen hast und so ein paar Medienunternehmen, die alles die Kameras draufhalten. Das ist wie wenn du den Bademeister anflehst, der gerade den Zehner zumachen will. Und du so, nein, ich noch als Letzter, lass mich durch. Und dann gehst du und dann denkst dir auch, oh scheiße, ich muss jetzt springen. Ich kann jetzt nicht springen. Wieder den Walk of Shame, das den ist wie, Climb wenn du dich beim Karaoke noch aufgeschrieben hast. Nimm es mir auf die Liste, komm. Ja. Und dann kannst du auch nicht mehr sagen, nee, ich singe jetzt nicht Eternal Flame mehr. Du kannst es nicht zurückziehen. Du musst dann, Eternal Flame singen. Dann gilt's. Ah, oh, das ist... Das ist ein unangenehmes Oder. Hattest du jemals Probleme vom Sprungturm zu springen? Oder war es immer? Ja, nee. Ich war auch nie so ein. Also, Freibad habe ich mal gehasst. Ich war, glaube ich, in meinem Leben zweimal im Freibad überhaupt. Und dann war ich einmal auf dem 10-Meter-Brett und dachte mir, no way. Dann bin ich runtergegangen auf den 3-Meter-Turm. Dachte mir, holy moly, das sind 3 Meter. Ich bin fast 3 Meter groß. What? Das sind 3 Meter? So fühlt sich mein Kopf jeden Tag. Das ist wahnsinnig hoch. Ich bin auf einen 1 Meter breit gegangen, dachte mir, cool, hier kann man auch noch ein bisschen so springen, weil das ja diese Federfunktion hat. Das war mein Ding. Da bin ich runtergesprungen. Das war cool. Du hast auch Schiss, oder? Höhenangst habe ich irgendwann nicht. Nee, Höhenangst habe ich auch nicht. Beim 5er ging irgendwann an den 10er im München Olympiastadion, was das fucking beste Schwimmbad der Welt ist. Nicht nur, weil es da einen 10-Meter-Turm gibt, sondern, was ich immer viel interessanter fand, das Becken, in das man springt, wenn man da runterspringt, ist 5 Meter tief. Das ist unglaublich tief. Und so tief sehe ich normalerweise nicht. Und bei mir war immer die Herausforderung, ich will ganz nach unten tauchen. So mit Druckausgleich und Luft anhalten und so. Und 5 Meter ist wirklich tief. Also wenn du keinen Druckausgleich machst, hast du da wirklich nach 3 Meter richtige Probleme. Ja, aber und wann war das? Da warst du noch ein bisschen... Ja, da war ich 15. Also wenn du nicht mehr paddelst, dann... Pfusch, dann bist du doch Ja, ein bisschen unten, oder? Nee, fett schwimmt. Da war ich so 15, 16. Und da habe ich, weil ich habe auch Tauchkurs. Und das Geile ist, dass beim Becken, beim Sprungturmbecken vom Olympiastadion München, gehen die, du hast ja immer so Leitern unter Wasser, ne? So Einkerbungen in die Wand. Ja. Dass du da so, und diese Einkerbungen gehen bis zum Grund des Beckens runter. Ja, für Leute, die dann sauber machen müssen. Ja. Du wolltest fragen, warum? Stimmt. Was aber super war, weil du dann runtergehen kannst. Weil du, wenn du runterschwimmen konntest, konntest du dich so, wie halt so eine Leiter, verkehrt rum, nur in die falsche Richtung, so runterhangeln konntest. Das ist cool. Das war cool, da musst du nicht schwimmen, cool. Da konntest du dich immer festhalten, nochmal chillen, nochmal Druckausgleich machen und weiter. Ey, ich habe wirklich meine halbe Jugend in diesem fucking Becken verbracht und es hat so Spaß gemacht. Ich muss noch kurz was sagen. Ich hab ein Seepferdchen, ja. Aber es ist nicht rechtfertigt. Es ist nicht gerechtfertigt. What? Ohne Scheiß. Ey, Schwimmbetrug von Stefan Ich schwimme seit Jahren ohne Genehmigung. Stefan, die Flosse, Titze. Ernsthaft? Ohne Scheiß. Ich schwimme seit Jahren. Das können wir rausschneiden. Was? Das müssen wir echt rausschneiden. Das ist zu krass. Aber ich schwimme seit Jahren ohne irgendwas, eine rechtliche Grundlage. Hast du dir dein Seepferdchen essen? Nee, pass auf. Also früher, ich hab das gehasst. Schwimmunterricht. Und die Lehrerin war so streng. Und die hieß, kann man das sagen, Frau Schön. Oh, und Frau Schön war so. Und es war so lächerlich, aber Frau Schön war furchtbar. Es war eine grausame, strenge Frau. Und dann hat sie, und ich habe das gehasst. Und dann muss man ja tauchen. Also schwimmen und so, über Wasser halten, das konnte ich. Okay, da muss man aber tauchen nach einem Ring. Nie geschafft. Ich nächste Woche wieder hin. Geheult, weil die ganze Nacht davor geheult, weil ich nicht hin wollte. Aber was, genau, nicht geschafft. Was genau hat dir Probleme bereitet? Luft anhalten. Primär Luft anhalten. Weil die Todesschreie, die man unter Wasser abstößt, die verbrauchen viel Luft. Und dann muss man wieder nachatmen. Ging nicht. Also habe ich das nie gemacht und dann habe ich wieder geweint und dann am nächsten Tag wieder hin. Und dann plötzlich lag das Seepferdchenabzeichen mit meiner Urkunde auf dem Tresen. Und ich so, wow, ein Wunder. Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte dafür gebetet. Ohne, dass du getaucht bist? Ich bin nie getaucht. Nie. Moment, nie getaucht. Aber hast du es dann versucht oder musst es und nicht geschafft oder gar nicht erst versucht? Ich habe manchmal versucht und nicht geschafft. Aber nur weil ich den Kopf unter Wasser gemacht habe, dachte ich mir, nope, das ist zu tief. Ich sehe den Ring da unten, ich sehe, wie tief er ist, das werde ich nicht schaffen, ich möchte nochmal wiederkommen. Aber am Ende hast du es bekommen, ohne dass du den Tauchgang absolvieren musstest. Ich dachte, das ist das größte Wunder. Und seitdem glaube ich, das ist auch, glaube ich, das Ereignis, warum ich denke, je länger ich warte, desto mehr lösen sich alle Probleme Kenne ich. Und desto mehr musst du nichts tun. Alles fliegt dir zu. Aber ist das ich glaube, das ist im Grunde eine gute Lebenseinstellung. Zu wissen, es wird schon gut. Ist auch deine Einstellung. Es ist auch meine Einstellung. Und bei mir ist generelle Regel, Probleme so lange ignorieren, bis sie sich von selbst lösen. Jetzt möchte ich was als dein Arbeitskollege sagen. Das ist eine Arschloch-Einstellung. Ja, das ist eine furchtbare auch. Arschloch. Du bist zwei Tage effektiv noch im Autorenraum. Nee, ein Tag effektiv noch im Autorenraum. Zwei. An dem einen Tag haben wir aber die ganze Zeit Sitzung, also einen Tag, wo du effektiv verschreiben kannst. Und dann hast du halt diese Einstellung, alle Probleme lösen sich. Ja, soll ich dir mal kurz einen Insider-Blick eingeben, warum sich diese Probleme lösen? Weil ich Überstunden mache, weil ich mich abends auch hinsetze und Aufgaben mache, weil ich noch nebenbei noch Dinge mache. Mr. Stefan, 17.30 Uhr. Und damit meine ich Tietze. Zwei Minuten. Aber du wählst doch alles auf Tarkan ab, du machst doch genau die gleiche Strategie. Natürlich mache ich die gleiche Strategie. Jeder macht die gleiche Strategie. Aber ich muss mich darum kümmern, deine Probleme zu delegieren. Und das ist genau der Arschloch-Move. Es macht schon Naja, aber es ist so, ich glaube, im Endeffekt ist dieses, es wird schon irgendwie gut werden, eine gute Einstellung. Ich glaube, es ist besser als dieses Tietze-Denken, das schaffe ich eh nicht, der Ring ist zu tief. Nee, das Tietze-Denken, das ist es nicht. Ist der frühe Tietze, das stimmt der schon. Tietze, der Nichtschwimmer-Tietze. Der Ring ist zu tief. Der Ring ist definitiv zu fies. Fuck you, ich mach das nicht und kommt trotzdem durch. Ja. Und dann habe ich es aber irgendwann noch zu silbernem Abzeichen geschafft. Also Bronze dann auch? Bronze und Silber? Bronze und Silber habe ich noch gemacht. Und dann Freischwimmer? Nee. Gold gibt's ja noch, oder? Hast du dann auch immer noch deine verranzte alte Badehose angezogen, obwohl die schon durch war, weil einfach das Abzeichen dran war? Ich habe alles gesehen, aber ich wollte das Abzeichen behalten, unbedingt. Und die Pädophilen am Strand dachten sich, die haben das wahrscheinlich eingeführt. Ist das ein großer Pädophilen-Plot, diese Abzeichen, die man auf den Badeanzug? Und die lösen sich auf, die Nähte. Clever. Wo wir gerade bei Epideen waren, ich muss mal kurz das vorstellen. Also ich glaube wirklich, und das meine ich ganz unironisch, dass ich damit reich werde. Also es ist wirklich, das sagt man immer so, ist immer diese Sache, ich habe eine App erfunden, die riesige Ding. Ich habe ein Telefon erfunden, ich weiß, ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das wird was. Genau. Und ich glaube jetzt wirklich, dass es ist, weil es klingt vielleicht erstmal ein bisschen unhandlich, aber lasst es mal auf euch wirken und es ist schon geil. Nicht klauen, bitte. Ich weiß nicht genau, wie es rechtlich aussieht. Das reicht. Wenn du sagst, nicht klauen bitte, dann kannst du ja nicht geklaut werden. Ja, da muss man noch, also weil das ist ja auch irgendwie unser Urheberrecht hier. Das darf ja auch niemand genau mehr so sagen oder abspielen, was wir hier machen. Das ist ja auch urheberrechtlich geschützt. Ah, interessante Frage. Ob man es genau so sagen darf, weiß ich gar nicht. Ich muss kurz mal, also Copyright Stefan Tietze, Copyright das Podcast. Ab jetzt. Ab jetzt. für die nächsten 5 Minuten. Und zwar, die App-Idee ist folgende. Man kann live Audio kommentieren. Du guckst Fernsehen, zum Beispiel Fußball-Bundesligaspiel oder so, und wenn du willst, kannst du das kommentieren. Und du beispielsweise Micky Beisenherz und weiß nicht wer gucken HSV gegen Hamburg und kommentieren das dann. Du hast keinen Bock auf den Sky-Kommentator oder den ARD-Kommentator und kannst dann deine Lieblingscomedians oder deinen Lieblingspodcaster, wir beide kommentieren Bayern-Spiel. Ja, keine Ahnung. Einfach einen Patreon-Stream. Oder den ESC. Wir können einfach einen Streamer. Natürlich. Aber das ist die coolere App. Da kannst du, du brauchst diese visuelle Ebene ja gar nicht. Du kannst einfach, vor allem, du willst dabei nicht sehen. Du willst nur hören. Das ist so quasi Live-Podcast. Nur halt, kann jeder zu jedem Zeitpunkt machen. Ja, aber das ist Periscope. Du machst einfach nebenbei Periscope an, hörst Micky Beisenherz, mach den Fernseher aus. Aber das ist doch so umständliches Gestreame. Stattdessen hast du einfach eine App, wo alle Ereignisse gerade drinstehen, die im Fernsehen laufen oder sowas. Dann muss ich mich für das Ereignis anmelden. Nö, musst dich anmelden, kannst einfach als jemand, der es hören will, kannst du das Ereignis anklicken, was du gerade gucken willst, siehst alle, die gerade dazu einen Live-Kommentar machen und kannst aufklicken. Aber ich meine jetzt als Sender. Wenn ich jetzt Micky Beisenherz bin, dann muss ich sagen, ich will jetzt gerade dieses UEFA-Spiel kommentieren. Genau, meistens die großen Ereignisse gibt es dann schon. Wenn es kleinere sind, kannst du die neu einrichten schnell und darfst du live einen Stream raushauen. Es ist einfach ganz normal automatisiert. Und es geht noch weiter. Diese App kann zum Beispiel auch Regisseuren anbieten, einen Audiokommentar für die Filme zu machen. Heißt, wenn du zum dritten Mal in Mother gehst, weil es ein mega Film ist, kannst du einen Audiokommentar von Darren Aronofsky hören im Kino. Stimmt, das hat der Ryan Johnson. Genau, das war vorgeschlagen. Machen, ne? Erzähl das mal, ich finde das richtig cool. Ja, genau, das ist eine geniale Idee. Ryan Johnson, der neue Star Wars Director, macht das manchmal in Filmen, hat er das gemacht, dass er quasi zum Kinostart schon angeboten hat, einen Audiokommentar zu machen, wo man dann schon einfach seine iPod-Kopfhörer reinmacht, durch die man ja immer noch eine Menge hört und kann dann, wenn man zum dritten Mal und zum zweiten Mal im Kino ist, direkt schon einen Audiokommentar hören. Das ist so eine coole Idee. Ja, das kann man auch da drin machen. Oder mal angenommen, du hast Bock, durch London zu gehen, weiß nicht, was will ich sehen, gibt's einfach einen Audiokommentar von Guy Ritchie. Ja, aber wo läuft für London? Dann sagt er jetzt bitte. Ja, dann gibt's halt eine Karte dabei, wo du einen Weg hast oder so. Und der checkt, wo du bist und spielt dann das ab. GPS ist ja gar kein Step. Das wäre geil. Oder für alle Museen könnten da ihre Audiokommentar. Einfach eine Audiokommentar-App. Das ist, glaube ich, es ist halt echt schwierig, das unter einen Oberbegriff zu passen. Aber Audiokommentar-App trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, um mal mit einem Beispiel, ich stehe jetzt, ich laufe durch Washington, stehe vor dem Weißen Haus. Und dann sagt die App, pling, hier hat Jake Gyllenhaal einen Kommentar gemacht. Wollen Sie ihn hören? Ja. Hat sich drauf. Oder Beispiel. Das ist das Weiße Haus. Kannst du aber auch direkt die Jake Gyllenhaal-Tour machen. Ich mache oder die ganze Tour. Oder ich, genau. Da ist eine Karte dabei, wo du dann, weil es gibt ja auch ein Fußgänger-Navi im Handy, der dich dann durch die ganze Stadt lotst. Olli Schulz zeigt dir Hamburg immer auf dem Ohr. Finde ich schon eine coole Sache. Man bräuchte halt viele coole Prominente dafür. Aber die Audiokommentar-App finde ich geil. Und da können auch alle Museen, weil es nervt doch tierisch, dass du bei jedem Museum immer noch diese großen Kopfhörer dir leihen musst. Wie Bullshit ist das denn? Du hast doch ein GPS-Gerät, du hast doch das genau in deiner Tasche. Gib einfach ein, welchem Stockwerk du bist und dann soll die App sagen, wo du gerade bist. Samuel L. Jackson führt dich durchs Metropolitan Museum. Genau. Quentin Tarantino schickt dich durch Kalifornien. Mhm. Das ist, finde ich, cool. Dann das Regisseur-Feature, dann das generell in so Video-on-Demand-Zeiten, die da gerade angebrochen sind. Du hast keine Audiokommentare mehr. Niemand kauft sich mehr Blu-Rays. Ich muss mir Blu-Rays kaufen, nicht, weil ich den Film sehen will. Die Filme, die ich mag, kann ich mir auch bei iTunes kaufen. Nein, weil ich einen Audiokommentar haben will. So, das ist doch scheiße. Und dafür kommt die große Commentary-App von Stefan. Ja, ich find den Live-Aspekt nicht so stark, dass man Sachen live kommentiert, weil, wie gesagt, wenn gerade das Fußballspiel läuft, kann Micky Beisenherz auch Periscope anmachen. Genau, es ist halt wieder eine Sammlung. Wenn du wirklich so ein Audio-Ding hast. Kann ja sogar über Periscope laufen, es kann ja sogar verbunden sein. Das damit. Nur, ich finde diesen gesammelten Aspekt halt cool, dass du halt live was guckst und gleichzeitig alles gerade hast zu einem Event. Bei Periscope musst du halt aktiv gerade danach suchen, wer das gerade machen könnte. So. Oder hast du einfach eine App, wo das gesammelt ist. Die Leute kommentieren gerade alle Werder Bremen, Bayern München. Die Leute kommentieren gerade Dortmund, Wolfsburg. Und alle anderen kommentieren gerade Flug der Karibik auf ProSieben oder sowas. Aber kann da jeder auch seine eigenen Kommentare reinstellen? Jeder kann seine eigenen Kommentare. Auch, das finde ich auch wichtig. So wie YouTube. Weil ich habe auch Sportjournalismus studiert teilweise. Und da wollen halt alle immer Kommentatoren werden, haben aber nie die Chance, das mal auszuprobieren oder so. Die wenigsten setzen sich dann wirklich mal vor ein Spiel, was sie aufgezeichnet haben, und kommentieren das dann nach. Das machen wirklich wenige Leute. Aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, um das zu lernen. Und dann, wenn das einfach jeder machen kann und sich dann vor das Spiel setzt und das kommentiert, wie cool. Mhm. Weil alle schimpfen doch immer auf die Kommentatoren. Zeigt mal, dass ihr es besser könnt. Und das noch zu Städten und weiß ich nicht was. Und die Parkour-Leute können Leuten zeigen, wie man durch Berlin parkourt. Und können dann, keine Ahnung, so, oder Tony Hawk. Du hast schon das Video für das Startup im Kopf. Tony Hawk zeigt den Leuten, Parkour, wo man langskaten kann. Warum Parkour, Mann? Parkour ist immer noch cool. Warum trägt er Dreadlocks, Mann? Ey, warum, genau Stefan? Wie Pokémon Go. Wann hast du das gedreht alles? Das war jetzt am Wochenende. Ist das Stacy Orico? Was zur Hölle? Ja, Stacy. Ja. Okay, aber wie heißt die App? Das sieht man erst ganz am Ende, oder? Megaphone. Ich schwanke zwischen Commentary oder Megaphone. Ja. Weil da habe ich schon das, da habe ich schon das Logo. Megaphone hast du schon, habe ich dann diese große Tröte in der, habe ich schon als Logo auserkoren. Eine große Tröte hast du bei Megaphone. Ich mach mal kurz das Licht an und du bewertest die App. Ja, ich finde die App, erstmal die technischen Probleme gehen mir massiv auf die Nerven, dass er immer automatisch alles schon runterlädt und bei mir alles die Festplatte sofort voll macht bei meinem Handy. Und das finde ich nervig, dass es ständig abstürzt, finde ich blöd. Ja, ich mag das Design gar nicht, dieses helle Weiß auf gelbem Hintergrund. Ja, es ist extra hellweiß. Ganz unangenehm, ehrlich gesagt. Irgendwie, ich weiß nicht, hat Jake Gyllenhaal zu viel Zeit? Der hat in jeder deutschen Stadt jede Straße kommentiert. Ja. Das finde ich ist ein bisschen zu viel. Irritierend. Meinst du, das finde ich ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Zu gut. Und ansonsten, ich meine, wirklich Kommentar von William Shakespeare zu einem Shakespeare-Theaterstück. Ja, danke Pommes Ruppel. Wie viel Sterne gibst du bei iTunes? Also, wären die massiven technischen Probleme nicht vor Ort, fände ich es ganz cool. Deswegen 3 Sterne. Ich überlege das wirklich auf diesen Kino-Aspekt zu beschränken. Weil das als App rauszuhauen, ist eine Idee, die Ryan Johnson exklusiv, glaube ich, manchmal macht. Finde ich so genial, weil das, ich glaube, dann das bringt auch wieder Leute ins Kino. Also zumindest so die Hardcore-Fans. Mal in Kino zweimal zu, in den Film zweimal zu gehen, um dann einen Audiokommentar zu haben. Weil Audiokommentare sind so unterschätzt. Das finde ich eine super gute Idee, aber wo veröffentlicht er das denn? Ich glaube, einfach auf einer Website. Weil das kann ich mir zum Beispiel als Podcast vorstellen. Und weißt du, was die App noch kann? Die hört, wenn der Film gerade an welcher Stelle ist. Heißt, du musst dein Kino dein Handy nicht rausholen. Jetzt kommen wir weiter. Und da gibt es ja auch diese App, die mal, wo du bei der Werbung spielen konntest. Da konntest du so Quiz machen und so, während der gehört hat, dass gerade eine Werbung läuft. Da konntest du Gutscheine sammeln. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. War auf jeden Fall, um die Werbepause angenehmer zu machen. Eigentlich damals eine coole Idee gewesen. Das könnte man auch machen, dass die App genau checkt, wann sie angehen muss, weil sie das hört. Ja, gefällt mir. Ich hatte jetzt eigentlich eher so einen Podcast im Kopf, wo man dann verschiedene Regisseure einlädt, ihren Film zu kommentieren, bevor sie rausbringen oder so. Und dann halt den Podcast und kann sich dann die Folgen anhören dazu. So ein bisschen halt wie Audioflick von Etienne, die es halt aber halt privat machen, nicht die Leute, die es damit zu tun haben. Aber coole Idee. Ich weiß nicht, ob Audiokommentare so beliebt sind. Ne? Audioflick, glaube ich, hat auch nie so... Weißt du, das ist mir egal. Ich will die primäre App machen, die mein Leben verbessert. Weil ich mir vorstelle, Fußball zu gucken mit Leuten, die es kommentieren. Wenn Bastian Pastewka plötzlich HSV kommentiert. Keine Ahnung. Aber das wäre doch lustig. Oder wenn der plötzlich, weil der ist ja auch so ein riesen Edgar Wallace-Fan zum Beispiel. Angenommen, läuft bei Kabel 1 die dutzendfache Wiederholung von Edgar Wallace. Und dann macht er das, kommentiert er das dann einfach live für einen, weil er viel darüber weiß. Das würde doch die Fernsehen revolutionieren. Du würdest doch viel öfter mal Fernsehen gucken mal wieder. Ich glaube, das Problem mit der App ist, sie braucht halt von Anfang an große Unterstützung von wichtigen Leuten. Wie kriegst du das? Wie schaffst du es, dass du Bastian Pastewka kriegst, eine App, die es noch nicht gibt? Ich bin doch vernetzt. Wir sind doch in den Medien. Da kommen wir doch. Ey, wir kommen an Johann König locker dran. Wir kommen an Oli P. Johann König und Oli P. gebe ich dir. Mit viel Glück vielleicht Olli Schulz. Und die Hamburg-Tour, das kann ich mir vorstellen. Kannst du vielleicht sogar vom Tourismuszentrum Hamburg, vielleicht kriegst du dann Sponsoring oder so. Zehner, Bar auf die Kralle. Komm, mach. Zehner, schön noch auf die Heizung. Aber das war mein Pitch. Ich hoffe, dass, also wenn da jemand draußen ist, der das programmieren könnte. Bitte, nicht die Idee wegnehmen. Bitte niemals selber machen. Fragt mich vorher noch mal um Rat. Stefan Tietzes Kommentario. Redet euch ein, dass ihr mich dafür braucht. Weiterhin. Ich bin Visionär. Bitte. Hey, ich habe noch andere Ideen. Dann können wir noch mehr Geld machen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man da mal weiterkäme. Vielleicht ist so ein Podcast over Community-Ding, dass wir diese App rausbringen. Ich finde es gut. Vielleicht würden dann die Leute im Kino auch mehr die Klappe halten, wenn sie wirklich nebenbei noch was zu tun haben und nicht ständig kommentieren. Wenn sie nebenbei Musik hören oder Podcast. Habe ich aber, ich glaube, ich habe mich noch nie so einsam gefühlt, als ich in Berlin mal allein im Kino war und während der Werbung und bevor die Werbung losging, noch einen Podcast gehört habe. Da saß ich da, Podcast gehört und alle um mich rum, Popcorn, hihi, und das Pärchen hat sich mit Popcorn gefüttert, so und hahaha. Und du sitzt da und hörst irgendwie Nerdist und dann so, ich schalte meine eine einsame Unterhaltung aus, um die nächste einsame Unterhaltung, den Kinofilm zu beginnen. Aber hat Spaß gemacht, habe ich. Was war es für ein Film? Das war das zweite Mal American Hustle. Oh, Megafilm. Ja. Ja, fand ich auch sehr gut. Bei mir läuft es immer mehr rauf auf dem Kino, wo Leute fucking die Fresse halten einfach. Ich will, wenn ich mal ein bisschen Geld habe, will ich irgendwo ein Kino eröffnen, wo wirklich einfach die Leinwand ist so durchsichtig von der hinteren Seite und ich sitze hinter der Leinwand auf so einem so wie sagt man, so im Schwimmbad, Bademeister, Podest. Und hast du so eine Kalaschnikow in der Hand. Richtig, ich bin in der Mitte der Leinwand, sehe alles mit so einem Nachtsichtgerät, sehe alle Leute und wenn einer Kirsten redet, Film angehalten, ich stehe auf mit meiner Super Soaker, schieß ihn ab, geh wieder zurück, Film geht weiter. So, und dann habe ich so einen großen Button neben mir, mega, wo ich drauf nervig. Film geht aus und zack, zack. Ey, Leute, wollen wir heute Abend in Spider-Man gehen, in Spider-Man? Aber nicht in dieses scheiß Kino. Nicht in dieses halt die Fresse Kino. Das ist so nervig. Und dann bist du die ganze Zeit nass und andere wird der Film angehalten. Das ist die scheiß Experience. Nee, sobald jemand redet, zweimal reden raus, einmal reden Super Soaker, zweimal reden rausgeschmissen. Und der Film, Wiederholungstäter. Jemand, der zum zweiten Mal rausgeschmissen wird. Nee, wer einmal rausfliegt, hat Hausverbot. Oh. Straight. Oh. Nee. Streng. Wirklich keine Gnade. Keine Gnade. Einfach damit alle wissen, hey, ich gehe hin, um einfach entspannte Zeit zu haben. Das ist der klassische Popcorn nach vorne umfallen und über alle anderen Sitze drüber? Habe ich nicht so viel dagegen. Da kriege ich kostenloses Popcorn. Ich mag Popcorn, das an mir klebt. Popcorn wird besser, wenn es an deinem Körper klebt. Wenn du nach dem Kino noch so. Da beneide ich ja viele, viele Menschen mit Ausschnitt, wo so ganz viele Popcorn da noch drin sind und man dann so auf der Heimfahrt noch so snacken kann. Ich war am Wochenende in Hamburg im Savoy-Kino. Was ein geiles Kino. Du warst in Hamburg? Ja. Mensch, hätten wir uns ein bisschen schön über die Reeperbahn. Hab ich dir gesagt, ich hab ein paar Mal angerufen. Schön auf, auf meinem Fadel, meinem Kiez. Ich hab dich ein paar Mal angerufen, du hast mich weggedrückt. Und zwar habe ich auf diesen hinten, gibt's dann einfach Sitze in der Loge. Wo man dann Loge in Hamburg. Loge. Wo man sich dann zurücklehnen kann, weil die Sitze dann, wenn man sich reinsetzt, so zurückfahren. Dann liegst du quasi und vorne hast du so einen kleinen Hocker, wo du deine Füße drauflegen kannst. Wie genial! Und auch eins der wenigen deutschen Kinos, wo du salziges und süßes Popcorn gemischt kaufen kannst. Geil. Das ist immer geil, ja. Das ist gut. Ich habe noch M&M's drüber gemacht. Das ist perfekt. Stefan! Du bist ein Lehmann, was hast du gesehen? Es. Ist gruselig, ich hatte tierische Angst zwischendurch. Ja, hattest du Angst? Ja, schon. Also, fand ich nicht besonders gut den Film, aber der Clown war schon gut. Also, ich muss wirklich da mal Props loswerden an das Kostümdepartment und Maske, weil das ist schon ganz schön krass. Also, ja? der Clown ist wirklich, sieht wahnsinnig gut aus. Das ist so ein originelles, cooles Design. Ja, ich habe mich wirklich jedes Mal, auch, obwohl er ja auch teilweise lange im Bild war und anders als viele Monster, die man so kennt, die man mal kurz sieht und dann am Ende erst der große Reveal kommt und man die ganz sieht, sieht man den die ganze Zeit schon, der redet ja auch die ganze Zeit. Aber immer noch immer gruselig. Also cool. Wirklich, das ist einfach ein cooles Design. Schaut es euch an. Vielleicht. Ja, der Film steht und fällt mit dem Ding, ne? Es. Ist das der beste Name? Killer Clown? Ja, Killer Clown finde ich nicht schlecht. Der böse Clown S. Ich finde, S ist so ein fauler Name, weil jeder Horrorfilm könnte S heißen. So, das ist also, alles kann S heißen. Godzilla kann auch S heißen. Ja, heißt er halt nicht Godzilla, sondern S. Aber er ist Godzilla. Also viel coolerer Name als der Clown aus S. Oder Hannibal Lecter. Oder Scarface. Oder Bambi. Das sind coole Namen, die in Erinnerung bleiben. S finde ich immer ein bisschen uncool. S. Das ist so der Erste, der den Film so nennen wollte, hat ihn so genannt. Ja, Stephen King. Visionär. Finde ich uncool. Nee, finde ich. Ist doch dumm an der Kinokasse, oder? Ich hätte gern 3 Karten für S. Für was? S. Was wollen Sie? Für diesen Film. Welchen Film? Der Film heißt dieser Film. Ach, ja. Die mit ihren Namen auch immer. Fällt nichts mehr ein. Was ist denn mit Hotel Mania? Was sowas? Ich war am Wochenende in Hamburg und ich habe eine furchtbare Erfahrung gemacht. Und es tut mir total, ich muss es jetzt einfach erzählen, weil das nachhaltig im Kopf geblieben ist. Da lebt es ein Freund von mir, ein guter Freund, den ich besucht habe. Und der ist dann in eine WG gezogen. Und diese WG besteht aus einem weiteren Mädchen, gleichaltrig wie wir ungefähr, und einer älteren Dame, die Besitzerin der Wohnung. Und diese ältere Dame, was heißt älter, die ist so um die 40. So. Und die ist Dirigentin, mega cool. Und die hat einen Sohn, der ist 2 Jahre alt. Das ist das Alter, wo man noch nicht so richtig sprechen kann, wo man noch nicht so richtig auf dem Damm ist, wo man noch nicht so richtig emotional, wo man noch klein ist, sehr klein. Und da war ich halt dann, bin morgens aufgewacht, so wollte dann ins Bad gehen. Und dann kam es zu dem Zwischenfall, dass der kleine Junge im Bad, und das Bad ist nicht abgeschlossen, weil der Junge kann halt nicht, er kann halt die Tür nicht aufmachen und ja. Er könnte sich halt einschließen. Also hat diese WG sich dazu entschlossen, dem kleinen Jungen nicht einzuschließen und keine Möglichkeit zu geben. Und dann war der halt, hat er halt gebadet. Der hat halt dann da gebadet. Und dann bin ich wieder. Alleine, oder was? Ja, ohne alleine Mutter. Gebadet. Mutter war nebenan in der Küche, er hatte so Spielzeug und so. Und ich sofort wieder rausgegangen. Das kannst du jetzt nicht bringen, ich kann jetzt nicht zu dem Jungen ins Bad gehen. Und dann hat die Frau aber gesagt: Nee, geh da ruhig rein, geh da ruhig rein. Auch sehr eindringlich gesagt. Also, dann kannst du auch nicht gehen. Also, das ist schon gut, ich will damit nichts zu tun haben, dann auf mein Business. Ich bin also ganz schnell rein. In dem Moment hat sich der Junge auch umgedreht. Also ganz unangenehm. War halt mit seinem, also er war mit seinem, mit der Bauch, mit dem Bauchseite mir zugewandt. Ich habe ganz schnell die Hände gewaschen, hatte aber keine Brille auf, weil es am Morgens noch war. Also du bist aufs Tor gegangen, oder was? Nee, einfach, ich wollte nur einfach, weiß nicht, einfach so frisch machen, klassisch. Ja. Und Zähne putzen eigentlich, aber habe ich da nicht mehr gemacht. Und dann wollte ich die Hände waschen, drehe mich um, hab nur ein Handtuch da hängen sehen. Nutze das Handtuch, merke, es ist kein Handtuch, es ist ein Bademantel, an dem ich mich gerade gerieben habe und gehe wieder raus. Und der Junge wurde zweisprachig erzogen und hat dann auf Polnisch mir hinterhergerufen. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Wahrscheinlich weißt du, wie dieser widerliche Pedo hat an meinem Bademantel gerieben. Ich habe die Tür zugemacht und bin einfach wieder in das Zimmer von meinem Kumpel gegangen. Oh, wie Gott. Unangenehm war das denn? Aber dann, die Mutter hätte jetzt auch echt in Kauf genommen, dass du vor ihm aufs Klo gegangen bist. Ja, ich glaube schon. Es, vor allem, also. Oder dich geduscht hättest oder so. Ja. Nee, das ging nicht, weil er da war. Ach so. Aber das Ding ist schon wirklich. Also, ja, gut, mit wie, zwei ist man schon, glaube ich, fast gehirntot einfach, oder? Also, gut, natürlich viele infantile Sachen behält man auch und so, aber. Was aber ich, ein interessantes ja, Konzept, ein Kind zu erziehen. Als in einer WG. Also, ein Kind in einer WG zu erziehen, wo die ganze Zeit fremde Leute sind. Ist eine WG der schlechteste Ort für ein Kind? Einfach? Ja, vor allem, es ist ja keine WG-WG, sondern es ist so eine, Leute wohnen da mal 2 Monate WG. So. Und das heißt, du hast die ganze Zeit fremde Menschen drin. Das ist doch schon ganz schön heftig für ein Kind, das zu verarbeiten. Ja. Ja, es gewöhnt sich ja dann dran. Vielleicht ist es dann irgendwann auch cool drauf. Das war aber schon unangenehm. Das kann ich mir vorstellen. Er ist so eine richtige. Aber sein Bademantel war richtig weich. War ja auch weich, hast du ihn mal. Er war auch sehr weich, aber der Bademantel war auch sehr flauschig. Es wäre so lustig, so, ich müsste baden. Ja, geh einfach zu ihm in die Wanne. Wie? Oh, okay. Aber es war ein bisschen eindringlich. Also, sitzt hier zusammen. Geh einfach zu ihm in die Wanne. Und dann kannst du auch nicht geh sagen. Geh zu ihm in die Wanne. Sitze da in der geh Wanne. Geh bitte zu mit ihm dem. In die Wanne. Ach Gott, wie unangenehm. Ja. Naja, das war mein Hamburg. Naja, schade. Das sind so die schade. Hättest du auch bei mir schlafen können. Also, wir haben ein großes Bad. Wie gesagt, ich habe ein paar Mal angerufen. Das Lars hat, ja, da wird dir gefallen, Lars hat auch so einen Roboterstaubsauger. Oh, es der sind auch die besten. Der aber tatsächlich. Hat immer, Namen? Warte, wie hieß der nochmal? Siehst du, das ist nämlich genau das Ding, wenn ich so nachdenke, ist kurz die Anekdote. Es gibt halt Alan Turing, der den Turing-Test erfunden hat. Nämlich, dass Roboter, also die Frage gestellt hat, wann sind Roboter endlich so weit oder AIs, dass man denkt, als Mensch, man spricht mit einem Menschen. Ja. Und das ist halt dieser Roboter. Macht das halt komplett obsolet, diese Frage, weil alle Familien selbst ihren Staubsaugerrobotern schon Namen geben. Ja. Holy shit. Du brauchst nun etwas, was irgendwelche Bewegungen wiederholt. Dann hast du schon, kannst du ihm schon einen Namen geben. Ja, der von Lars heißt Dödel. Und ich glaube, Lars will mir da so ein bisschen was so durch die Blume sagen. Weil ich hab mal gesagt so, ah cool, dann kann er auch mein Zimmer saugen. Und dann meinte er so, bei dir liegen leider zu viele Sachen auf dem Boden. Da würde der hängen bleiben. Und ich dachte mir, ah ja, okay, gut, dann halt nicht. Dann bleibt die Tür halt zu, dann kommt er nicht rein. Jetzt habe ich aber schon ein paar Mal den Dödel-Roboter bei mir im Zimmer gefunden, wie er tatsächlich hängen geblieben ist, auf irgendwie Taschentüchern, vollgerotzten Taschentüchern hängen geblieben ist. Und da dachte ich mir schon so, warum kommt der jetzt rein? Will Lars mir so zeigen, so, ah, hier kommt man leider nicht durch, hier bleibt er leider immer hängen. Und Lars hat ihn letztens auch, und das weiß ich nicht, aber er ist nach Hause gekommen und mit ihm, und er war im Bad und lag auf dem Rücken. Was ist und ich da dachte passiert? Mir, das war echt so, wo ich mir dachte, jetzt versucht er mich doch zu verarschen. Nee, These. Das ist doch ein Gag von ihm. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich sehe mich schon mit Kreide den Tatort bemalen. Der ist, pass auf, der Duschvorhang. Manchmal geht man morgens ein bisschen drastischer aus der Dusche. Der Duschvorhang geht aus der Dusche raus, am Boden schweift er. Der Roboter kommt, saugt sich in den Duschvorhang rein, ja. Der sei vertikal hochsteht. Saugt so ein Stück hoch und dann kippt er raus. Geht er aus, weil dann merkt er, okay, ich habe mich festgesaugt. Geht aus und kippt um. Ja, aber da dachte ich mir echt so, das ist jetzt schon. Ja, das ist schon. Das ist, also das ist schon gruselig. Du kommst nach Hause und der hängt dann irgendwie. Und der hat eine Knarre am oder so auf dem Regal auf der dritten Stufe. Man denkt sich, das solltest du eigentlich nicht können, Kollege. Aber gut. Und am nächsten Tag hat er irgendwas an die Wand geschrieben oder so. Ich brauche neue Batterien. Ja, vor allem, es gibt ja. Eigentlich sollte das nicht gehen. Ich habe mal gehört, ich bin jetzt im Formel 1 Fieber. Oh nein! Ich weiß. Und da habe ich gehört, diese Ansaugung, also die müssen ja in Kurven wahnsinnig schnell fahren. Damit die nicht umkippen, haben die vorne diesen Frontflügel, der sehr darauf bedacht ist, dass das Auto auf den Boden gedrückt. Auto auf den Boden gedrückt und angesaugt wird. Das wird so sehr angesaugt, dass es sogar auf dem Kopf fahren könnte. Das Auto, ein Formel 1 Auto, kann, wenn es massiv beschleunigt, könnte es so eine typische, so eine Need for Speed Sache machen. So ein Looping fahren. Könnte so ein Looping fahren. What? Und könnte einige Meter an der Decke bleiben. Und ich meine sogar einige 100 Meter. Auf jeden Fall einige. Das ist schon ein Unterschied. Kann es an der Decke bleiben und fahren, weil es so angesaugt wird. Wenn der Staubsauger jetzt richtig doll ansaugt, könnte er vielleicht auch eine Wand hochfahren. Aber sind es dann umgekehrte Tragflächen? Oder wie? Wie ein Flugzeug, nur andersrum? Genau, nur andersrum. Vorne. Ein Spoiler ist auch ein Flugzeug, Tragfläche, nur andersrum. Spoiler weiß ich nicht. Das ist dann manchmal auch eher, um die Luft hinter dir zu ordnen und sowas. Ich dachte, Spoiler drückt die Hinterreifen auf die Straße, damit du mehr. Ja. Aber du willst ja auch keinen Abtrieb. Also du willst ja auch nicht zu viel Reibung haben. Ja. Weil je mehr drauf bist, desto mehr Reibung hast du ja auch. Und das willst du ja auch nicht, weil du sollst auch schnell seine Reifen dann nicht abnutzen. In der nächsten Ausgabe, Ralf Schumacher erklärt uns, habt ihr Fragen an Ralf Schumacher? Der Podcast driftet ein bisschen. Dass du auf Ralf Schumacher kommst vor allem. Nicht schlecht. Oh Gott. Der Podcast driftet ein bisschen ab. Wir werden zum Experten-Podcast. Special Interest Podcast. Wir haben sehr konkrete Fragen. Formel 1, ey. Formel 1 auch so ein. Ich mache mal einen Formel-1-Podcast. Hat nur eine Folge dann auch, aber egal. Ja. Und es geht um Mika Häkkinen. Ja, du bist in einer ganz komischen Zeit. Du bist in den 90ern der Formel 1 gefangen. Total. Offensichtlich gerade. Sag mir mal einen Skispringer. Steffen Freund. Du bist nicht so der Ich glaube auch Wintersport. Freund? Ist im Süden Deutschland Wintersport beliebter als im Norden? Ja. Ja? Ja. Habe ich mir auch. Skispringen war bei uns ein großes Ding. Auch immer so. Auch bei meiner Oma und so. In Sven Hannawald. Sven Hannawald. Sehr gut. Severin heißt er. Severin Freund, oder nicht? Nicht schlecht. Du bist schon ein Sportcrack, oder? Sportass. Nee, ich habe halt Sport studiert, teilweise auch ein bisschen. Sportjournalismus habe ich studiert. Ja. War wirklich ein Drittel meines Studiums. Da habe ich so ein bisschen was aufgeschnappt, so, aber auch schnell wieder vergessen. Ich bin nicht so ein Sportcrack, nee. Aber ich gucke, das ist halt so ein typischer Sonntagnachmittag von mir, wo man einfach so rumseppt und dann auch mal gerne beim Sport hängen bleibt. Aber gab es nicht mal auch diesen Algorithmus, der die ganzen Daten eines Fußballspiels, also Ballbesitz, Tore, wer hat das Tor geschossen und so, eingespeist bekommt und dann einfach einen Artikel schreibt über das Spiel? Und der nicht zu unterscheiden ist von einem Artikel, den ein Sportjournalist geschrieben hat. Weil im Grunde verpackst du ja die Daten, die da sind, irgendwie in Text. So. Ich war auch ein riesen Arschloch in diesem Studium. Das war auch immer mein Standpunkt. So, vor allem mein Standpunkt war immer, ey, weil die haben es immer wahnsinnig ernst genommen. Auch die Dozenten, die dann kamen, haben das mir für so eine Wissenschaft gehalten und meinten, ja, die Artikel müssen. Und dann habe ich mal gesagt, Leute, das ist Unterhaltung. Das ist einfach, Sport ist Unterhaltungsjournalismus. Ihr müsst, ist scheißegal, wie ordentlich faktentreu der Artikel ist. Hauptsache unterhaltsam. Ja. Sport ist unterhaltsam. Und es war immer eine Haltung, die niemand verstanden hat. Aber meiner Meinung nach ist Sportjournalismus, also es ist die absolut richtige Entscheidung, jemanden wie Olli Welke dahinzustellen. Und du brauchst da keinen Sportgenie hinzustellen, sondern einfach einen unterhaltsamen Menschen. Das ist ein cooler Abend wird, so, den man zusammen, das mehr als Sport, als Unterhaltungssendung versteht, als Sportwissenschaftssendung. Sport ist irgendwie so ein komisches Zwischending. Ne? Also wenn du jetzt mal sagst, so, keine Ahnung, so Wissenschaft, Kunst, voll. Sport, Unterhaltung. So. Weißt du, zum Beispiel auch so ein Film, kannst du ja auch als Kunst besprechen, irgendwie. So ein David Lynch-Film, da kannst du ein ernstes Buch drüber schreiben, was dann auch nicht mehr wirklich Unterhaltung ist. Kannst du aber auch irgendwie was Reißerisches schreiben. Aber Sport ist in so einer... Ist eine Zwischenwelt. Es ist einerseits, für manche Menschen ist es das Ernsteste der Welt und da gehen Leben drauf und die investieren wahnsinnig viel Geld und Leben, aber auf der anderen Seite ist auch scheißegal, aber alles ist irgendwo scheißegal. Aber ohne Scheiß, was ist denn nicht, also der Rundfunkbeitrag wird ja massiv diskutiert immer, die ganze Zeit. Sagt man, oh, man kann doch nicht Geld von mir nehmen für Rundfunkbeiträge und für ZDF, ARD, die geben es doch für Schwachsinn aus und so. Und sobald Olympia oder sobald Fußballsachen gesagt werden, das machen wir jetzt nicht mehr, weil da geht so viel Geld für drauf, werden sofort Petitionen geschrieben, Proteste, weil also so wenig Unterhaltung einen Stellenwert hat beim öffentlich-rechtlichen Programm, so viel hat Sport. Das ist Leuten so wichtig. Ja. Sport ist denen so wichtig. Egal, auch wenn Olympia niemand guckt und man sagt, die Leute, aber das ist halt schon auch wahnsinnig teuer, sagen Leute, ey, wir steigen nicht aufs Dach, wenn ihr kein Olympia macht. Sport ist wirklich extrem beliebt bei Leuten immer noch. Aber dann ist es ja mehr als Unterhaltung. Ne? Dann hat es ja schon einen kulturellen Wert. So wie, keine Ahnung, Opern, die auch subventioniert werden, weil sie nicht genug Geld einspielen. Aber du sagst, die braucht man halt. Also ist ja Olympia zumindest dann auch ein bisschen. Also gut, ist Fußball und so nicht und so fort. Dein Formel 1, das ist ja ein Gassenhauer. Formel 1! Schon viel auch die Geräusche. Warst du schon mal schön am Nürburgring, mal schön vor Ort, mal schön ein bisschen? Nee, aber da waren jetzt Freunde von mir, die waren jetzt für das 24-Stunden-Rennen da. Nee, ist ja Nürburgring, glaube ich. Und da haben die, dann ist es wohl üblich, sein mit Graffiti was auf die Strecke zu schmieren. Und zwar nicht auf der Formel-1-Strecke, sondern auf der 24-Stunden-Rennstrecke. Und das bleibt dann auch da, halt für immer. Das kriegen die nicht ab. Das wie lange braucht man da für eine Runde beim 24-Stunden-Rennen? Ich glaube, 9 Minuten, 10 Minuten. Da fährst du ja hunderte von Runden. Ja, klar. Worauf ich hinaus wollte, dass die ganze Strecke wird so sauber, ordentlich für Gran Turismo abgefilmt, dass das Graffiti, jedes Graffiti, im Gran Turismo landet. Ach, geil. Die sind einfach wahnsinnig Gran Turismo-Fans und wollten sich darin verewigen im Spiel. Und im nächsten Gran Turismo ist deren giftgrüner. Und dann schreiben sie, groß Forza ist besser oder sowas. Genau. Clever, nicht schlecht. Gran Turismo habe ich gern gespielt. War eines der Spiele, die ich gern gespielt habe. Obwohl ich Formel 1 und Fahrerei so im Real Life völlig uninteressant finde, fand ich das cool. Es hat irgendwas so was Beruhigendes, so genau der Linie zu folgen und irgendwie so genau die Ecken zu treffen und dann eine Hundertstel Sekunde rausholen. Ich spiele sowas gern, während ich Podcasts höre. Ja. Weil das ist eine gute Nebenbeschäftigung. Ich habe mir jetzt einen Beamer. Ich habe einen Beamer geholt. Ich habe von meinem Vormieter einen Beamer übernommen. Und es war jetzt so ein bisschen so ein Gedöns, weil ich habe den lange nicht aufgehängt, weil ich ein Trottel bin und faul. Habe den jetzt aber aufgehängt. Der hängt immer noch, wo ich sehr froh bin, weil der ist recht schwer und den muss man an der Decke installieren. Ja, das ist nicht so einfach. Tricky. Und ich traue so Dübeln und Löcher bohren ist immer so ein. Dübel, da ist man auch, da muss man. Ich stelle mir vor, man war wahnsinnig überrascht. Das hält jetzt. Aber ganz im Ernst. Das hält jetzt. Dübel ist für mich etwas, das nur in der Praxis funktioniert. Ja. In der Theorie null. Am Keine Ende Ahnung. Hast du dieses Ding und du ziehst an dem Schrauber und denkst dir, wow, der ist richtig fest und ich könnte mich jetzt da dranhängen. Und der würde wahrscheinlich halten. Aber in der Theorie denke ich mir so, aber gut, du drehst den halt rein, du spreizst den halt so richtig raus. Du, der ist lang und der spreizt so richtig dagegen. Da ist viel Kraft drauf, weil du drehst ja, aber das wird dir übersetzt in viel mehr Kraft nach außen. So, das ist ja ein großer Hebel, weil du drehst ja viel, du bewegst viel, aber die tatsächliche Bewegung in die Wand rein ist sehr klein. Also du hast einen großen Flaschenzug. Ja, genau. Ein Zehntel der Kraft wird in Bewegung umgesetzt. Das heißt, deine zehnfache Kraft wird verwendet, um den da reinzudrücken. Und also schon krass. Nächste Woche zu Gast. Der Chefingenieur von Fischerdübel. Das wäre geil. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall. Ist eine deutsche Firma übrigens. Haben die Dübel erfunden, ja. Genau, Fischerdübel. Toll. Und es ist eine Firma, glaube ich, die ist eine der krassesten, mit dem meisten Umsatz und so weiter. Und die machen nur diese Dübel, die haben die erfunden. Ey, Dübel sind eine feine Sache. Deutsche Erfindung. Riesen Quantensprung für mich. Und da habe ich mir jetzt natürlich auch gedacht, jetzt habe ich einen Beamer, jetzt habe ich eine geile Heimkinoanlage, jetzt kann ich auch schon mal nochmal schön Battlefield auspacken. Ich glaube, ich werde wieder zum Gamer. Ich glaube, ich werde wieder richtig. Du hast ja heute eine Gaming-Tastatur, kam hierher. Ich habe heute eine Gaming-Tastatur geballert und es wird richtig intensiv. Und da auch mal, ich weiß, ich habe Angst, dass ich da wieder ein Loch falle, dass ich dann wieder Gran Turismo zockt die ganze Nacht und zu nichts mehr komme. Wir sind anfällig für Löcher. Wir sind richtig. Total. Löcher sind unser Ding. Also, man fällt in Löcher überall. Überall sind Löcher für einen geschaufelt. Ich hab echt Probleme, irgendwas zu genießen, außer Essen. Bei Essen denke ich mir, oder so eine Flasche, schöne Flasche Cola. Rotwein. Die mache ich mir schön kalt, schon Rosé, schön. Aber sobald ich einen Film anschaue, denke ich mir, nicht lieber ein anderer Film, nicht lieber einen tieferen, künstlerischeren Film, nicht oder mal lieber was von Hitchcock anschauen. Und ich habe, wenn ich ein Buch lese, habe ich dann ein schlechtes Gewissen, dass es nicht ein tiefgründigeres Buch war oder so. Alles außer Essen kann ich nicht mehr ungehemmt genießen. So. Essen ist so klar. Ein bisschen auch, weil wir in der Branche arbeiten, oder? Ich hätte das bei Filmen auch so, nicht. Hilft der mir jetzt? Weil es ja, genau, dieses hilft der mir jetzt. Hilft der mir jetzt. Und das ist eigentlich schon falsch, weil du sollst ihn eigentlich unterhaltsam genießen. Ja, aber wir sind halt in einer Branche, wo einem das hilft. Also wo man auch nicht mehr einen Schrott gucken sollte, sonst bildet man sich halt nicht mehr weiter. Aber eigentlich, ich glaube... will ich sagen, ich könnte einen Transformer schreiben. Nee, ich glaube eigentlich eine reine ehrliche Leidenschaft hilft dir mehr, als wenn du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt die David Lynch-Filme nachholen, weil ich Cineast sein will. Wenn du einfach sagst, ich habe jetzt mega Bock drauf haben, ich habe jetzt mega Bock auf den neuen Fast and the Furious, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, ich hilft dir mehr, eine echte Leidenschaft zu haben, als das zu überintellektualisieren. Nee, auf jeden Fall. Ich habe auch überlegt heute, bei mir ist mehr so Opportunitätskosten-Ding. Ja. Gucke ich eine Folge Curb, und dann gucke ich aber gerade die neue Folge Silicon Valley oder so, halt alle nicht. Ja. Also da verpasse ich die halt alle. Die Opportunitätskosten sind halt riesig. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, das mit so kleinen Polls zu lösen, die man jetzt bei Instagram machen kann. Ich frage einfach Leute, was ich gucken soll. Und dann sollen die mir sagen, was ich gucken soll. Mhm. Dann habe ich, ich muss aber die Entscheidung. Fühlst du dich dann auch verpflichtet, das dann tatsächlich zu gucken? Ja, oder denkst oder du ich, dann genau. Oder ich mache einfach den Coinflip. Klassischen Coinflip mal wieder einführen. Den haben wir auch verloren, oder? Ich könnte das gar nicht mehr, den so locker so hochflippen Und dann doch, ich flipp ab und zu schon noch Coins. Ehrlich? Aber ich das braucht man machen. Müssen wir was machen. Ich gelernt habe, ist, dass wenn man eine schwere Entscheidung vor sich hat, soll man sagen, ja, bei Zahl ja. nehme ich den Job, bei Kopf nicht und dann wirft man hoch und dann soll man, ja. worauf hofft man? Ja. Und dann weiß man das, was man wirklich will. Ja, meistens macht man aber aus einem guten Grund rationalisiert und deswegen wird auch das nichts ändern, aber du verstehst es wahrscheinlich, dringend ja, ins Bewusstsein. Clever. Ah, Entscheidungen sind schwierig, ne? Ich kann mir schon vorstellen, warum sowas wie Götter und so ein beliebtes Konzept sind, so, die dann die eine Entscheidung abnehmen. So, es gab ja auch in der Antike so ganz merkwürdige Rituale, wie man auch in der Kriegsführung und so auf Opfer und so geachtet. Das war dann irgendwie so, da hat man dann, keine Ahnung, vor der Schlacht ein Lamm geschlachtet, Lamm die Kehle aufgeschnitten und wenn das Lamm irgendwie so und so hingefallen ist mit den Füßen nach oben, dann war das ein schlechtes Omen, hat man die Schlacht verloren. Aber wenn es irgendwie so hingefallen ist mit Bauch nach unten, hat man die Schlacht gewonnen und dann war das irgendwie das Götterurteil. Ich stelle mir gerade vor, wie das so umfällt, wenn man es die Kehle, angenommen, da ist ein Lamm vor dir. Ja. Du schneidest sie von hinten an, schneidest die Kehle durch. Was genau muss jetzt passieren, dass das Bein, dass es mit den Beinen nach oben liegt? Ja, im Todeskampf rollt sich das dann hin und her, keine Ahnung. So liegen. Aber es gibt dann auch historische Berichte davon, dass die Feldherren einfach mal so 3-4 Ziegen geschlachtet haben, bis mal eins auf dem Bauch landet. Ja. Bis man gesagt hat, ja, jetzt haben wir das Go der Götter. Wir haben, und wir haben keine Ziegen mehr. Wir haben keine Ziegen mehr, aber es ist trotzdem merkwürdig, weil man irgendwie trotzdem sich besser fühlt, wenn dann die Entscheidung irgendwie abgenommen wurde, wenn man gesagt hat, die Götter wollten ja, dass wir kämpfen. Ja. Und dann ist es nicht so gut gelaufen. Also schon, also dieses Entscheidungen jemandem zuschreiben, der sie nicht gefällt hat, ist echt eine mächtige Kraft. Okay, wir fällen jetzt ein paar Entscheidungen. Ja. Okay, Curb oder Seinfeld? Seinfeld. Oh, schon bereue ich's. Weil ich Seinfeld nicht so viel gesehen habe. Aber ich hab's gesagt, weil ich weiß, cooler ist und intellektueller und der Klassiker. Und es war jetzt schon falsch. Oh nein, die richtige Antwort ist Curb. Ich habe an Curb mehr Spaß als an Seinfeld. Ja? Und jetzt? Weiß ich nicht. Aber es ist nicht so cool. Ich will aber auch cool wirken für den Podcast, für den Podcast-Hörer. Genau, das ist nämlich das Problem. Okay. Cirruswolken oder Columbus-Nimbus-Wolken? Columbus-Nimbus-Wolken. Oh, einfach, oder? Er ist relativ einfach, ja. Wobei Cirruswolken ja die Chemtrail sind. Heißt ja, eigentlich, das stimmt. Und höher. Mehr, und die Eiskristalle ist mehr Fun. Da ist mehr Fun. Okay. Kleist oder Mann? Kleist, das ist leicht. Okay. Eigentlich von Kleist der Beste. Cooler Hass. Super gut. Goethe oder Schiller? Goethe. Du bist aber auch ganz anders gerade. Simpsons oder Family Guy? Simpsons. Du sagst Family Guy, ne? Weiß ich. Ja. Was ist besser? Freud oder Lacan? Jesus. Freud. Von dem habe ich mehr gelesen bis jetzt. Machst du einen anderen Podcast? Du versuchst mich jetzt in irgendeine Ecke zu drehen. Ja. Okay. Rocket Beans oder BTF? Das ist schwer. Das sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst auch nicht sagen, Stefan linke Arm oder lag Arm. Lars-Erik Paulsen. Lars-Erik Paulsen. Definitiv. Das wurde von der lustigen Rubrik zu ja, zum Ernst. Fuck. Mutter oder Vater? Oh Gott. Das kann ich nicht beantworten. Deine Mutter. Oh, ja. Naja, damit kann gut, man sich okay. immer retten. Mehr Entscheidungen. Jetzt bin ich dran. Okay. Apfel oder Banane? Ja, Banane. Es ist nicht so schwierig. Würdest du lieber nicht mehr hören oder leider das Lottozettel verloren haben, mit dem du 10 Millionen hättest gewinnen können? Ja? Ja. Leider das verschludert haben. Leider verschludert. Leider im Auto vergessen und dann nicht mehr gefunden. Das ist mir schon dreimal passiert, weil ich erinnere mich noch daran, wie ich Lotto gespielt habe, aber ich erinnere mich nicht mehr daran, wie ich die Auslosung geguckt habe. Pass auf, folgendes Szenario. Du hast Lotto gespielt, du hast alles freigerubbelt, du hast 10 Millionen Euro gewonnen. Meine Fragen waren einfacher. Du hast 10 Millionen Euro gewonnen. Ja. Du rufst alle deine Freunde an, ja. Du rufst deine Bianca an, in die du schon ewig verliebt bist. Du rufst ihr, hey Baby, Bianca. Jetzt, wir beide brennen durch, ich bin reich. So, dann auf dem Weg zur Lotto-Totto-Stelle. Was zur Hölle ist fucking Totto ja, eigentlich? Was hat das? Unabhängig. Spielt jemand Totto? Das ist eine Band, Totto. Hey Leute, ich habe im Totto gewonnen! So 2 Euro, das war der Hauptgewinn, weil niemand spielt das. Can I take love, take so, me away. Auf dem Weg zur Lotto-Totto-Annahmestelle verschluderst du das Ticket. Was ist in deinem Totto? Auto, ja? Ja. So, du kommst da an ich's aber wie, gut. Und sagst, fuck, kriegst kein Geld, hast aber schon allen gesagt, dass du es hast. Musst jetzt also alle nochmal anrufen und sagen, ich habe leider das Ticket verschludert. Oder das nicht mehr hören. Oder nie oder nur noch 20% hören. Oh, ändert vieles. Aber so richtig, dass aber im anderen Szenario hätte ich auch kein Geld. Ich will hören. Ich will normal hören. Lieber das verschludern. Auf jeden Fall. Ja, ich habe relativ eindeutig. Ich habe neulich den Film von Kristen Wiig, Welcome to Me, geguckt. Ja. Und da geht es halt darum, dass eine Frau mit Borderline-Syndrom im Lotto gewinnt und dann ihre eigene Show macht auf so einem H24-Channel im Stile von Oprah Winfrey. Mhm. Mega Idee, mhm. mega Idee. Mhm. Und der muss halt zwangsläufig damit beginnen, wie sie im Lotto gewinnt. Heißt, du siehst sie dann vorm Fernseher sitzen, Lotto spielen, hat dann so ein Klemmbrett, hat ihren Lottoscheiner drin und guckt halt die Lottoziehung. Und die erste Zahl ist richtig, die zweite Zahl ist richtig, die dritte Zahl ist richtig. Und du denkst halt vom Fernsehen, no way. Du denkst halt, du ja. guckst den Film und denkst, no fucking way. Ich akzeptiere diese Filmprämisse nicht. Aber es gewinnen ja Leute im Lotto. Ja, klar. Und es ist so unwahrscheinlich. Und dann siehst du das und selten wird dir so vor Augen geführt, wie unwahrscheinlich gerade der Film ist, den du guckst. Aber das ist in dem Moment, natürlich braucht es der Film, natürlich gibt es auch. Und es ist nicht so unrealistisch. Und es ist natürlich eine coole Geschichte zu erzählen. Und wir springen ja auch in den Film, wo diese Geschichte spielt, die erzählenswert ist. Aber du glaubst es einfach nicht. Du akzeptierst diesen Moment einfach nicht. Aber das ist ja auch interessant. Es gibt ja dieses Phänomen von El Gordo in der mexikanischen auch Lotterie. Auch bei 99% Invisible kann total, man sich das anhören. Guter Podcast nochmal empfohlen, 99% Invisible. Da gibt es irgendwie die Lotterie in Mexiko. Das ganze Land hat Lotto gespielt. Und irgendwann hat die Regierung gesagt, hey, das läuft aus dem Ruder. Die Leute geben zu viel Geld für Lotto aus. Wir machen jetzt Lotto-Tickets sehr, sehr teuer, damit die Leute weniger Lotto spielen. Genau, genau das Gegenteil ist eingetreten. Die Leute haben jetzt nicht mehr alleine Lotto gespielt, sondern haben sich in Kommunen zusammengetan, um ein Lotto-Ticket zu kaufen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich ein Event. Das ist wie Weihnachten. Ist also Leute nehmen sich frei für die Lottoziehung. Weil halt der ganze Ort zusammen fiebert und man trifft sich zusammen und man isst und man guckt die Lottozahlen und man eine gewinnt. Firma hat oft, also eine Stadt oder so hat ein Ticket. Die hat eine Zahl. Und man kann wie bei Aktien auch Anteile von Tickets kaufen und von diesen mega Zahlen geil. Und alles mögliche. Und es gab einmal eine Lottoziehung, wo ein komplettes Dorf gewonnen hat. Alle in diesem Dorf haben wahnsinnig viel Geld bekommen, außer eine Person. Eine Person in dem Dorf hatte kein Ticket. Alle anderen schon. Und zwar auch die Begründung, nicht weil er keins kaufen wollte, sondern weil er so weit weg gewohnt hat, dass diese Leute, die dafür gesammelt haben, gingen halt nicht zu dem. Ja, und der hat als einziger nicht gewonnen. Und da denkst du dir schon, scheiße. Aber vielleicht hat er am Ende, vielleicht kann man da eine gute Message draus ziehen, dass er am Ende das bessere Leben hatte, weil er auf dem Boden geblieben ist und alle anderen, die man denkt ja geil. Auch. Wenn aber es sind nur 100.000 Euro, es sind nicht Millionen. Ich glaube, 100.000 Euro ist nicht lebensverändernd. Ja, vielleicht für Leute, die einfach auf dem Bauernhof wohnen. Naja, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, so, wahrscheinlich, wenn du wenig Geld hast oder normal viel Geld hast, denkst du, Geld löst alle meine Probleme. Und wenn du dann Geld hast, dann bist du enttäuscht davon, dass es nicht all deine Probleme löst. Und dann bist du wahrscheinlich unglücklicher als davor, weil du nicht mehr den Ausweg hast. Und nichts mehr kann deine Probleme. Du hast keine Hoffnung mehr. Ich bin für immer verdammt unglücklich zu sein. Und damit vielen Dank an euch da draußen dafür, dass ihr uns die ganze Zeit Geld gebt. Dass ihr uns und für nichts Geld gebt. Und das Gefühl gebt, auch damit nicht glücklich zu sein. Wenn ihr uns noch kein Geld gebt, könnt ihr das auf patreon.com/daspodcastufo immer gerne tun. Es gibt verschiedene Perks, die ihr freischalten könntet. Holt euch die Perks! Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen. Es haben schon drei Leute haben geschrieben, dass sie einen Shirt von uns verdient haben. Ja, das ist. Einer hat sich eingekauft. Einer hat sich für 300 Euro, das kann man auch in diese Folge das eingekauft. Müssen wir noch der klären. Kommt bald zu Besuch. Das müssen wir noch klären und ansonsten wir gucken, wie das weiter. Ich bin nicht sicher, ob das in der Community gut ankommt, wenn sich jemand einkauft. Weiß in der Folge. Ich nicht, aber das ist ja auch der Gag ein bisschen. Ja. Wenn Sellout obvious ist, dann ist es auch wieder immer dann noch Sellout. Dann ist es kein Sellout mehr. Naja, dann ist es nur noch lustig. Hey Leute, wünsche euch eine wunderschöne Woche und gute Fahrt. Kommt gut durch die Woche. Gute Reise, kommt gut durch die Woche. Und zieht euch das Richtige an. Ich glaube, diese Woche ist so ein typischer Sweater. Ja, Sweater, kein Schal. Sweater, lange Hose. Noch kein Schal, Sweater ist auf jeden Fall da. Stefan Titze war mit am Start. Sneaker, ja. Und vielen Dank. War mit mir am Start. Bis nächste Woche, haut rein, macht's gut, wir heben ab. Wir heben ab. Vergessen letztes Mal.